Entsprechend waren die Tische als Vielecke konstruiert, auf denen Tischdecken mit Spinnwebenmuster die Illusion perfekt machten. Justus steuerte mit Peter auf die beiden Waterstones zu, die den armen Mr. Stanley regelrecht zwischen sich Ferdinand Brummer im Café und tranken Kaffee. Kurz darauf schieben Dr. Brown und Marty, beide jetzt im Strahlenschutzanzug. Patrick und Pedro halten den Atem an. Sie fürchten, dass Birgit verletzt wird. Aber alles geht gut. Allmählich wird es Abend und die Besucher verlassen den Park. Ich habe immer davon geträumt, einige Jahre zu überspringen, den Fortschritt der Menschheit zu sehen. Und ich werde auch erleben, wer in den nächsten 25 Jahren die Baseball-Endspiele gewinnt. Kamera ab! Kamera läuft! Ich, Dr. Emmett Brown, bin im Begriff, eine historische Reise anzutreten. Ach, wo habe ich nur meinen Kopf? Jetzt hätte ich beinahe vergessen, Plutonium mitzunehmen. Wie hätte ich da jemals wieder zurückkommen sollen? Eine Ladung für jeden Start. Ich muss verrückt sein. Was ist denn los, Einstein? Oh mein Gott, die haben mich gefunden. Nachdem Dr. Brown nun endlich überzeugt ist, dass Marty die Wahrheit sagt, holen die beiden den DeLorean in die Werkstatt. Und Marty spielt dem Wissenschaftler das Videoband vor, das er während des Experiments aufgenommen hat. Mitten auf einem Feld kommt der DeLorean zum Stehen. Marty hat keine Ahnung, wo er sich befindet. Das gesamte elektrische System des Wagens fällt aus. Keine Zündung, keine Anzeigen. So dass nicht die geringste Spur von Draculas Tochter zurückblieb. Mit einem Mal wirkte der Tag heller. Die Möwen flogen aufs Meer hinaus, und als Senor Medares das Tor aufstemmen wollte, glitt es ganz leicht zur Seite. Der Fluch Draculas war von dem Haus Heinrichs des Seefahrers gewichen. Das nachts immer an im Wald. Den quasselt nicht so viel. Zieht lieber. Ja, beeilen wir uns besser.